Impuls. Innenwelt eines Menschen. Der Sachverhalt eines Lebens als Mensch bringt mit sich, dass wir etwas am eigenen Leib erfahren. Da spüren wir uns. Das eigene Gefühl können wir beschreiben. Da wären alle uns betreffenden Phänomene anzuführen und mit einzubeziehen. Sie machen uns aus. Die Innenwelt eines Menschen ist der Bereich, wo die Fäden bei uns zusammenlaufen und wo das Geschehen von uns reguliert wird. Dabei halten wir zusammen, was zusammengehört. Davon haben wir uns etwas versprochen.